Love is in the air. Das hier ist ein Part für Akro, du Spacko, Kanako. Ich kann nur sagen, der Kampf ist schwer wie das Gleichgewicht bei der Waage. Keine Frage, warum nur dieser, du weißt, wenn ich meine, dieser Schwur. Ich scheiß auf das Wunder der Natur. Meine Gefühle lassen freien Lauf mit einer Geschwindigkeit wie bei Plur. Oft dachte ich, alles richtig gemacht zu haben. Aber schätzchen, als ich geboren wurde, sagte mir Gott im Kreis, nobody is perfect. Am Ende doch das, was ich mir aufgebaut hatte und mir am meisten ans Herz gewachsen ist. Doch verreckt, ich kann dieser Welt nur sagen, warum das Schicksal schreibt die vier. Für mich, ihr wisst, die drei des Öfteren hat es mich innerlich zerfrisst. Oft war ich am Boden zerstört, weil viele Menschen auf mein gutes Herz nur den Hass verbreiten. Meine Seele und Gefühle wie der Schlechter beim Tier ausweiten. Der Teufel und eine gewisse Person nur Lügen verbreiten. Doch würde manche Menschen diesen Kampf haben wie ich, Akro, dann würdet ihr mal alle auf meine Schulter klatschen und sagen, Akro, es tut uns leid, mein Beileid. Dann würdet ihr alle, wo mich hassen tun, zu mir sagen, Akro, hey Junge, wie du für die drei kämpfen tust, kannst du stolz sein. Gott sagte mir immer, Akro, du wirst das Schicksal mitmachen, aber du wirst siegen, weil du Ehre hast und halt in diesem Kampf steckst, wie kein anderer auf dieser Welt. Akro mit der drei in seinem Herzen, ein geborener Held. Du weißt, schätze nicht halb viel ich falsch gemacht, denk bitte nochmal nach, ich vermisse meine Prinzess brutal. Es ist oft, als ob, wie wenn ich eine Organspende bräuchte, nix in diesem Schicksal täuschte. Das, was ich jetzt hier rappe, ist die Wahrheit. Ihr wisst, mit wem ich meine, meine Prinzess. Prinzess, bitte hör mir zu. Oft tu ich im Zimmer sitzen und ein Foto anschauen, des öfter nachdenken und an meinem Tod kauen. Es sind die Teufelsklauen, die sich breit machen. Es macht sich breit dem Teufel seine Genossen. Glaub's mir, Prinzess, wahre Liebe ist es. Deswegen sind schon unendlich viele Tränen geflossen. Der Teufel, mein Engel, flüstert dir nur Lügen ins Ohr. Glaub's mir, der Kampf ist schwer, aber unsere Wegen werden sich wieder kreuzen, denn ich bin wie ein Tor. Gott kontert und sagt, Akro, du warst schon immer mit deiner Seele ganz unten am Boden zerstört, tot. Doch du bist ehrenvoll wie Jesus und bist wieder auferstanden. Am Ende wird der Teufel das Schicksal verlieren und der Teufel antwortet dir, wenn du mit deiner Prinzess Richtung Schloss gehst. Akro, du und deine Prinzess, ihr seid erlöst. Und der Teufel antwortet, ich habe die Niederlage verdient und verstanden. Gott sagt, Akro, das ist normal, als Sieger geboren. Und am Ende haben das Schicksal und die ganzen verhassten Wichser verloren.